Gut, dann fangen wir an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wir sind jetzt bei der Parteienschlacht oder Grabenschlacht genannt. Die Parteienschlacht auf Arabisch bedeutet, heißt Ghazwatul Ahzab. Ahzab ist der Plural von Hizb. Hizb ist die Partei oder die Gruppe. Und Al-Khandaq, Al-Khandaq ist auf Arabisch der Graben. Deswegen auf Arabisch nennt man das entweder die Grabenschlacht oder die Parteienschlacht. Das ist die ein und dieselbe Schlacht. Die meisten Ulama sind der Meinung, dass sie im Shawwal, im 10. Monat des 5. Jahres nach der Hijra stattgefunden hat. Und die Parteienschlacht ist eine von vielen Auseinandersetzungen, die stattgefunden hat zwischen den Muslimen und zwischen den Muslimen und ihren Verbündeten auf der einen Seite und zwischen den Götzendienern und ihren Verbündeten auf der anderen Seite. Für diese Schlacht gab es verschiedene zahlreiche Gründe, unter anderem, wie gesagt, die ständigen Auseinandersetzungen, die sowieso stattfinden, aber auch, dass die Quraysh ihre Machtvorstellung verloren hatten und Angst hatten um ihre Handelswege in der arabischen Halbinsel, besonders in Richtung Großsyrien. Und die Leute von Quraysh haben sich überlegt, eine militärische Aktion zu starten, um die Muslime ein für alle Mal zu erledigen. Und sie wussten aber, dass die Quraysh alleine das nicht bewältigen können. Und so haben sie ihre Verbündeten aufgerufen, um gegen die Muslime Krieg zu führen. Das war die ideale Möglichkeit der Juden der Banu Nadir. Ihr wisst, die Juden in Medina waren von dreierlei Stämmen. Der erste Stamm war die Banu Nadir und der zweite war die Banu Qurayza und die, Entschuldigung, also ich korrigiere gleich den letzten Satz, den ich gesagt habe. Also erstmal, es waren die Banu Nadir, dann die Banu Qurayza und die Banu Qaynuqa. Aber die Banu Nadir, die sind ja schon vertrieben worden, wie wir bereits erfahren haben. Aber das war die ideale Möglichkeit, der Banu Qurayza, der zweite dieser drei Stämme, sich gegen die Muslime zu verbünden. Okay. Damals, als die Banu Nadir vertrieben worden sind aus Medina durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sind manche ihrer Führer nach Khaybar gegangen. Khaybar, auch eine Ortschaft in relativer Nähe zu Medina, also relativ nah. Von dort aus haben sie angefangen, mit Quraysh Kontakte zu knüpfen und mit anderen arabischen Stämmen, um sich zu rächen bei den Muslimen, um eines Tages wieder zurückzukehren nach Medina, von wo sie vertrieben worden sind. Und zu diesen Juden gehörte Salam ibn Abi al-Haqiq al-Nadri und Huyay ibn Akhtab, über den wir öfter schon gesprochen haben. Und sie beide haben die Quraysh angestiftet, gegen die Muslime Krieg zu führen. Und sie haben den Quraysh versprochen, wenn sie Krieg führen gegen die Muslime, werden sie ihnen beistehen. Und sie haben ihnen sogar gesagt, dass der Schirk, wal'iyadu billah, besser sei als das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam predigt. Und diese Sache hat Allah azza wa jal im Koran aufgenommen, in Surat al-Nisa, im 51. Vers, Satz 86, siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter und sagen von denen, die ungläubig sind, diese da sind eher auf dem rechten Weg geleitet als die Gläubigen. Wenn jemand, dem ein Buch gegeben worden ist, jemand, der einem Propheten wie einer der fünf Standhaftesten folgt, wie Musa a.s., bezeugt, dass der Schirk ein richtigerer Weg und der recht geleitete Weg ist und bezeugt, dass der Tauhid ein Irrglaube ist, wenn solch eine Person so etwas macht, dann ist sozusagen kein Platz mehr da, um miteinander zu reden, zu diskutieren. Weil sie sozusagen lügen und wissen, dass sie lügen. Und sich selbst gegenüber nicht ehrlich sind. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala in der darauf folgenden Ayah nicht diskutiert und auch keine großen Beweise gebracht, um ihren falschen Standpunkt darzulegen, sondern Allah sagte, das sind diejenigen, die Allah verflucht hat, und wen Allah verflucht, für den wirst du keinen Helfer finden. Insofern muss man als Mensch sich selbst gegenüber ehrlich sein, wenn man die Wahrheit sehen möchte und erkennen möchte. Ansonsten, wer sich selbst betrügt, er fügt nur sich selbst Schaden hinzu. Die Leute aus Quraysh sind dann von Makkah in die Gegend in der Mitte der arabischen Halbinsel nach Najd gegangen und haben dort die anderen Stämme angezettelt, und zwar die berühmte große Stamm Ghatafan, und sie haben sie auch gewonnen für sich. Und Musa ibn Uqba, rahimahullah ta'ala, einer der Sira-Autoren, erwähnt, allerdings ohne Isnad oder ohne authentischen Isnad, dass die Gesandtschaft oder die Abgeordneten der Juden den Leuten von Ghatafan die Hälfte der Früchte von Khaybar versprochen haben, all dies, um sie zu motivieren, am Krieg gegen die Muslime teilzunehmen. Dann sind sie nach Medina zurückgekehrt und haben sich dort bei einer Stelle namens Ruma niedergelegt. Das ist eine Stelle, die nördlich von Medina liegt. Dort hat dann auch die Armee der Quraysh und ihre Verbündeten Halt gemacht. Imam al-Suyuti rahimahullah ta'ala erwähnte diese einzelnen Stämme namentlich, und es sind die Banu Sulaym, Banu Asad und Fizara und Ashja' und Banu Murrah. All dies sind Unterstämme des großen Stammes Ghatafan. Die alle haben sich verbündet gegen die Muslime zusammen mit den Quraysh. Sobald als der Prophet sallallahu alaihi wasallam erfahren hat, dass die Stämme sich gegen ihn verbündet haben, hat er die Muslime gerufen und hat sich mit ihnen zusammengesetzt und hat sie um Rat gefragt. Und das war die Art, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam immer in solchen Situationen umgegangen ist. Er hat nicht eigenständig eine Entscheidung getroffen, sondern er hat die anderen auch Anteil haben lassen an den Entscheidungen und auch den anderen ihre Möglichkeit gegeben, ihre Meinung zu äußern. All dies, um auch nicht nur um ihre Meinungen zu wissen, zu kennen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Mensch nicht immer alles weiß. Und nicht immer, oder besser gesagt als Mensch, er weiß nicht alles. Alayhi salatu wassalam. Es kann sein, dass jemand anderes in einer bestimmten Situation besser Bescheid weiß als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er hat es aber auch gemacht, um ihre Herzen natürlich zu vereinigen. Und er hat das gemacht, damit seine Stellvertreter und seine Nachfolger nach seinem Ableben ihm auch nachmachen. Damit die Leute sagen, wenn schon der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Offenbarung erhält von Allah azza wa jall, seine Freunde um Rat fragte, dann erst recht ich, Abu Bakr, und erst recht ich, Umar, und erst recht ich, Uthman, und erst recht ich, Ali, und so weiter und so fort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Und dies natürlich, liebe Geschwister, solange der Prophet sallallahu alaihi wasallam keinen Wahi bekommen hat. Denn wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wahi bekommen hat, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht auf Kosten der Offenbarung mit jemandem irgendwie schön geredet. Und er hat sie auch immer im Rat gefragt, um sie daran zu gewöhnen und sich im Überlegen und Gedanken machen zu üben. Denn dieser islamische Staat, er wird vielen Problemen gegenübergestellt sein, und erst recht nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass es keine größere Katastrophe in der Geschichte der Muslime geben wird als das Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt nichts Schlimmeres. Keine Fitna ist schlimmer als die Tatsache, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mehr unter den Muslimen verweilt. Salman al-Farisi, so heißt es in der Sira, ist derjenige gewesen, der dann bei diesem Zusammensein dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Vorschlag gemacht hat, eine Grube, einen Graben zu auszugraben. Das war also sein Verdienst radiallahu anhu, und es war gleichzeitig der Verdienst des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der die anderen um Rat gefragt hat. Medina, wenn wir uns das ein bisschen versuchen, mal bildlich vorzustellen, um einen Überblick zu haben über die Stadt. Wenn wir uns die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Zentrum der Stadt vorstellen, dann haben wir rechts und links und unten Lavagebiete. Diese Lavagebiete nennt man auf Arabisch Harra. Harr kommt vom arabischen Wort heiß. Und weil diese Gebiete aufgrund dieses schwarzen Gesteines unglaublich heiß werden, werden sie wohl Harra genannt. Wallahu a'lam. Die Stadt Medina ist also von rechts und von links und von unten durch Lavagebiete umzingelt. Der westliche Teil heißt Harratu Waqim, oder es wird auch der östliche, die östliche Harra genannt. Dieses Gebiet wird auch die östliche Harra genannt. Gegenüber liegt dementsprechend die westliche Harra, die Harratul Wabra, oder man kann auch auf Arabisch sagen Harratul Wabara genannt wird. Um es einfacher zu machen, sagen wir, wir haben eine östliche und eine westliche Harra, die sich allerdings so weit umstreckt, dass auch der untere Teil mehr oder weniger geschlossen ist. Warum ist das entscheidend? Weil von dieser Richtung kommt niemand. Niemand wird mit seiner Armee durch diese Gebiete durchdringen, weil die Tiere es kaum bis gar nicht aushalten und der Mensch auch nicht, weil es viel zu steinig ist und viel zu heiß ist. Und deswegen blieb nur für die Götzendiener und die Parteien die Möglichkeit, vom Norden anzugreifen. Also rechts und links, haben wir gesagt, sind diese beiden Lavagebiete. Im Süden ist übrigens der Berg Ir, der die Stadt Medina von Süden her begrenzt. Und im Norden haben wir den Berg Thawr. Das heißt, die Stadt wird nämlich von Norden durch Thawr und vom Süden durch Ir oder A'ir, wie es in einer Überlieferung auch heißt, begrenzt. Und links und rechts durch die Lavagebiete, und im Norden befinden sich auch die zwei berühmten Berge Uhud, wo die Schlacht von Uhud logischerweise auch stattgefunden hat, und auch das Bergchen Sal'a, da wo sich bei der Schlacht von Uhud die Speerwerfer darauf befunden haben. Deswegen sagte Salman al-Farisi, al-Farisi heißt übrigens nicht anders als der Perser, radiallahu ta'ala anhu, es wird erzählt, dass er Christ war und den Islam angenommen hat, wallahu a'lam. Er hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgeschlagen, dass man eben im Norden, da wo die Leute eindringen könnten, einen riesengroßen Graben ausgräbt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen Vorschlag angenommen. Und so haben die Muslime angefangen zu graben, und dieser Graben hat eine Länge gehabt von 5000 Ellen. Eine Länge von 5000 Ellen, eine Breite, und das war natürlich besonders entscheidend, und zwar 9 Ellen breit. 9 Ellen breit, damit auch kein Pferd rüberspringen konnte. Und ein Mensch schon gar nicht. Und die Tiefe war 7 bis 10 Ellen tief. Und all dies haben die Muslime, radiallahu ta'ala anhum, ausgegraben. Und da hat jeder mit angepackt. Da hat jeder mit angepackt. Also sowohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der immer mit gutem Beispiel vorausgegangen ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war sich nicht zu schade, dass er Steine geschleppt hat und dreckig geworden ist und Sand ihn, was es überschattet hat, oder wie auch man sagen kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit eigenen Händen mitgemacht. Und auch die anderen Leute, sowohl die Sklaven als auch die Sklavenherren, alle sie haben mit angepackt und es gab an diesem Tag keinen Unterschied. Das Problem zu dieser Zeit war, dass es besonders kalt war und es gab gerade eine Hungersnot in Medina. Und so haben die Muslime nur wenig gegessen. Ein bisschen Gerste vermischt mit Tierfett, das schon angefangen hat zu stinken, weil es alt gewesen ist. Und sie haben es gegessen, trotz des ekelhaften Geruches, weil sie eben riesengroßen Hunger gehabt haben. An manchen Tagen haben sie nichts anderes vorgefunden als Datteln. Und an anderen Tagen sind tagelang, manchmal bis zu 3 Tagen, haben sie gar nichts zu sich genommen, radiallahu anhu. Aber was war also der Grund, was war die Sache, die sie dazu gebracht hat, trotzdem diesen Graben zu graben und trotzdem aus dem Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam auszuführen und auch zu vollenden? Zweifellos war es der tief eingravierte Iman in ihre Herzen, denn ohne diesen Iman hätte man solchen Strapazen nicht standhalten können. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar aufgrund seines großen Hungers einen Stein um seinen Bauch gebunden, der auf den Magen drückt und wodurch der Hunger verringert werden sollte. Und wenn die Sahaba radiallahu ta'ala anhum ein Problem hatten mit einem zu großen Felsen, den sie nicht bewältigen konnten, beseitigen konnten, kam er sallallahu alaihi wasallam mit einem Pickel und hat einmal darauf geschlagen und hat es dadurch zerschmettert. Das war einer der Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahaba waren so motiviert, dass sie gemeinsam, um sich zu stärken, folgendes Gedicht gesprochen haben von Abdullah ibn Rawaha radiallahu ta'ala anhu, geschrieben oder formuliert. Allahumma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. Dieses Gedicht sinngemäß bedeutet folgendes: O Allah, wärest du nicht gewesen, wären wir niemals recht geleitet gewesen. Und wir hätten auch niemals gespendet und wir hätten auch niemals gebetet. So sende auf uns herab eine Ruhe, oder sende auf uns die Ruhe hinab und festige unsere Füße, wenn wir auf unsere Feinde antreffen. Sie sind diejenigen, die gegen uns vorgegangen sind, oder in anderen Versionen, sie sind diejenigen, die sich geweigert haben, den Islam anzunehmen. Und wenn sie uns einer Versuchung aussetzen wollen, werden wir uns sicherlich weigern. Und dieses letzte Wort, werden wir uns weigern, haben sie dann in die Länge gezogen, abayna, oder mehrmals betont, abayna, abayna. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte diesen Satz, beziehungsweise er war derjenige, der folgendes, die Muslime haben auch weiterhin folgendes gesagt, die Muslime, Entschuldigung, نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. Wir sind diejenigen, die Muhammad den Treueschwur für den Islam geleistet haben, solange wir leben, solange wir auf dieser Erde leben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam entgegnete oder erwiderte diesem edlen Spruch, indem er folgendes sagte: Allahumma إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. Sinngemäß bedeutet: O Allah, es gibt kein Gutes außer das Gute des Jenseits, und so segne die Ansar und die Muhajirin. Was so viel, die Ansar sind die Muslime aus Medina und die Muhajirin sind die Muslime aus Mekka. Und was ist besser für sie als den Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Zweifellos war das für sie, die Sahaba, mehr als nur Datteln, mehr als Essen für den Magen. Es war eine Nahrung für ihre Seelen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Tatsache, dass er auch selbst mit angepackt hat, war natürlich auch eine zusätzliche Motivation für die Sahaba. Und so haben sie diesen Graben in nur sage und schreibe 6 Tagen ausgegraben, radiallahu ta'ala anhu. Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiallahu anhu, er hat bemerkt, welch großen Hunger die Muslime und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, unter welchem Hunger sie gelitten haben. Und so hat er von seiner Frau, und das ist einer der Wunder, die geschehen sind in dieser Parteienschlacht. Es gibt mehrere, und das ist einer von diesen Wundern. Jabir ibn Abdullah hat dann von seiner Frau verlangt, dass sie etwas kochen soll für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und manche seiner Freunde. Und so hat er auch ein paar Ziegen geschlachtet und seine Frau hat eine Speise zubereitet in, aus Gerste, einen Eimer voll zubereitet. Und dann ist Jabir zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat, stellt euch vor, du als Ehemann, du gehst jetzt und willst jemandem einladen und die Menge deines Essens, du kennst die Menge, sie reicht für 10, 20 Leute, mehr nicht. Und du gehst jetzt hin zu einem jemandem und du lädst ihn ein zum Essen vor allen anderen. Wie machst du das natürlich? Indem du es ihm leise ins Ohr flüsterst, weil es nicht sehr freundlich ist, dass du jemanden einlädst und andere nicht in ihrer Anwesenheit. Und so hat er ihm ins Ohr geflüstert und gesagt, wie viel Essen überhaupt da ist. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam laut ausgerufen und gesagt, kommt alle zum Essen. Kommt alle zum Essen, Jabir hat euch etwas zu essen vorbereitet. Und es waren 1000 Leute. Und bei 1000 Leuten reicht nicht ein Eimer Essen aus. Und natürlich, Jabir war mehr oder weniger, kann man sich vorstellen, unter Schock. Und auch seine Frau, weil man natürlich in diesem Moment, ja, es einem sehr unangenehm erscheint. Aber der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er wusste natürlich, was er macht. Und er wusste, dass Allah ihm beisteht. Und so hat er sallallahu alaihi wasallam um Segen gebetet für dieses wenige Essen. Und so heißt es in der Brief von Sahih Bukhari und Sahih Muslim, dass alle von ihnen gegessen haben, alle von ihnen gegessen haben, bis sie satt geworden sind. Und es ist Essen übrig geblieben, wovon die Familie von Jabir gegessen hat und sie haben davon noch Essen weiter verschenkt. Und diese Art von Wunder kennen wir von mehreren Propheten. Sogar über die Kinder Israels ist auch überliefert worden, über Isa a.s. auch solche Wunder überliefert worden. Und all dies, um zu bestätigen, dass Allah azza wa jall seinen Propheten beisteht. Auch zu den Wundern gehört, dass während dieser Aktionen der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ammar ibn Yasir, während er am Ausgraben des Grabes war, hat er ihm mitgeteilt eine Sache, die in Zukunft geschehen wird. Und zwar sagt er, taqtuluka al-fi'atul bariyah. Er sagt, es wird dich die ungerechte Partei wird dich töten. Und das ist eine Schlacht, die stattgefunden hat an einer Ortschaft namens Siffin, später, nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war eine Fitna unter den Muslimen. Und nachdem Ammar radiallahu ta'ala anhu getötet wurde, war klar, welche beide Gruppen im Recht war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal, auch das gehört auch zu den Wundern, die damals geschehen sind, da war ein großer Felsen und sie haben ihn offensichtlich wieder gerufen, dass er diesen Felsen beseitigen soll. Und er hat darauf 3-mal eingeschlagen. Und nach jedem Schlag hat Allah Azza wa Jal ihm eine Frohbotschaft mitgeteilt. Beim ersten Mal schlug er und dann rief er laut aus und sagte, Allahu Akbar, u'titu mafatih al-Sham. Allahu Akbar. Allahu Akbar, das Wort wird Allah ist größer und ist ein Ausdruck der Freude. Allahu Akbar, mir wurden die Schlüssel von Großsyrien gegeben. Das heißt, es ist eine Frohbotschaft, dass Großsyrien bald unter der Herrschaft der Muslime sein wird. Und Alhamdulillah ist es bis am heutigen Tag. Er sagte, Wallahi inni la absuru qusuraha al-humur as-sa'a. Er sagte, bei Allah, jetzt im Moment, im Augenblick, sehe ich die goldenen Paläste von Asham, von Großsyrien. Und das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm in diesem Moment offenbart hat und gezeigt hat, vor seinen eigenen Augen. Dann hat er diesen Felsen ein zweites Mal geschlagen. Und er sagte, Allahu Akbar, u'titu mafatiha Faris. Allahu Akbar, mir wurden die Schlüssel Persiens gegeben. Wallahi inni la absuru qasr al-madaini abyad oder albid. Er sagt, ich schwöre bei Allah, jetzt im Moment sehe ich gerade die weißen Paläste von Persien. Und Persien wurde befreit von wem? Von Umar radiallahu ta'ala anhu arda. Und deswegen, wer verabscheut ihn am meisten von den Gruppen, die sich dem Islam zuschreiben, ungerechterweise? Ja, und wer verabscheut Umar am meisten? Die Perser. Und welche Gruppe von den Persern? Al-Shi'a. Al-Shi'a. Es gibt keine Namen auf Umar. Al-Shi'a al-Rafida, sie verabscheuen Umar ibn Khattab so sehr, weil er sozusagen die Kultur der Persiens und den Götzendienst der Perser, die Feueranbeter, zerstört hat. Und deswegen versuchen sie ihr Reich bis an den heutigen Tag wieder zu beleben. Unter welchem Namen? Deckmantel? Unter dem Deckmantel der Liebe zum Propheten und seiner Familie, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen versuchen sie so, die Muslime zu betrügen und immer wieder zu sagen, die Muslime, wir müssen die Familie des Propheten lieben, die Familie des Propheten, die Familie des Propheten. Aber in Wirklichkeit ist das nur eine Brücke, um ihre Interessen durchzusetzen, und viele Muslime werden dadurch tatsächlich reingelegt, leider. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ein drittes Mal auf den Felsen geschlagen. Er sagt, Allahu Akbar, u'titu mafatih al-Yaman. Mir wurden die Schlüssel des Jemens gegeben. Und all dies waren Vorbotschaften. Und er sagte, Wallahi, inni la absiru abwaba san'a min makani hadha as-sa'a, hadhihi as-sa'a. Er sagte, ich schwöre bei Allah, jetzt im Moment sehe ich die Tore San'as. San'as ist die heutige Hauptstadt von Jemen. Es gibt zwei San'a übrigens, einen in Großsyrien, eins in Jemen, wir gemeint sind in Jemen. Er sagt, jetzt im Moment sehe ich von meinem Ort aus, hier wo ich gerade bin, die Tore von San'a. Und all dies, wir haben doch vorhin im Tafsir gelernt, inna ma'al usri yusra. Wahrlich, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. All dies ist eine Umsetzung des Versprechens Allahs subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jall hat also seinem Propheten diese frohe Botschaft gegeben, welche Städte alle noch befreit werden werden. Und so wussten sie, dass der Islam niemals diese Schlacht verlieren wird. Und so wussten sie, das ist ja der entscheidende Punkt. Die Muslime brauchten keine Angst haben. Diese Schlacht werden sie nicht verlieren. Der Islam wird nicht ausgelöscht werden dadurch. Auch wenn sie eingeengt in der Stadt, umzingelt sind von verschiedenen Stämmen, die von der Zahl her weitaus mehr waren als die Muslime selbst. Und es war kalt und sie hatten riesen Hunger. Als Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam diese Worte offenbarte, was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und was sagten die Sahaba radiyallahu ta'ala anhum? Allah sagte, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Die Gläubigen, als sie das erfahren haben, diese Frohbotschaften, sagten sie, das ist, was Allah und sein Gesandter uns versprochen haben. Allah und sein Gesandter sagen die Wahrheit. Und wenn wir lesen, was die Heuchler gesagt haben, sie sagten etwas ganz anderes. Sie sagten, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Allah und sein Gesandter

Sie haben das sogar geäußert, wenn sie es wenigstens für sich behalten hätten. Dadurch, dass sie es geäußert haben, haben sie natürlich auch die anderen versucht ins Wanken zu bringen. Und sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis gebeten, das Schlachtfeld zu verlassen, mit der Begründung, ihre Häuser seien ohne Schutz. In Wirklichkeit war das ein Vorwand und sie wollten nur fliehen. Aber trotz der Tatsache, dass die Heuchler die Muslime im Stich gelassen haben und versucht haben, sie ins Wanken zu bringen, haben die Muslime das, was ihnen auferlegt worden war, ausgeführt. Und sie haben die Stadt Medina verteidigt, und nachdem der Graben ausgegraben wurde, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass die Frauen und Kinder in die Festung von Fari' untergebracht werden sollen, denn es war die stärkste Festung der Muslime und sie gehörte dem Stamm der Banu Haritha. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann die Soldaten geordnet und er hat sie so aufgestellt, dass ihr Rücken in Richtung dem Berg Sala' zeigte und ihr Gesicht in Richtung natürlich des Grabens, von wo die anderen kommen würden. Und die Mushrikin, sie haben sich in der Ortschaft, wie gesagt haben, in der Ortschaft von Ruma dort niedergelassen. Und sie waren natürlich, was die Anzahl angeht, haushoch überlegen, denn sie waren ca. 10.000 Kämpfer. Sie waren ca. 10.000 Kämpfer. Und die Armee der Muslime, Ibn Ishaq rahimahullah, erwähnte, dass sie ca. 3.000 waren. Insofern waren sie ein Drittel. Und das ist auch die Ansicht der meisten Gelehrten des Sira. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, und er ist der barmherzige Prophet alaihi salatu wasalam, wie Allah ihn beschrieben hat, wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die wilden Bewohner entsandt. Als er gesehen hat, dass der Druck auf die Muslime sehr groß wird, hat er vorgeschlagen, dass sie diesen großen Stamm Ratafan einfach ein Friedensangebot machen sollten, indem sie ihnen, indem die Muslime ihnen ein Drittel der Ernteerträge eines Jahres aushändigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat wieder einmal die Sahaba um Rat gebeten, unter ihnen besonders Sa'd ibn Mu'adh, er war der Führer des Stammes Aus, und Sa'd ibn Ubada, der Führer des Stammes Khazraj. Aus und Khazraj sind die beiden Urstämme von Medina. Sie beide entgegneten und sagten etwas ganz Entscheidendes. Erstens sagten sie, La, nein. Wallahi ma a'tayna ad-daniyata min anfusina fil jahiliyya. Fakayfa waqad ja'a Allahu bil Islam. Er sagte nein, sie beide sagten nein, bei Allah, wir haben uns in der vorislamischen Zeit schon nicht erniedrigen lassen. Dann werden wir das auch, nachdem Allah uns den Islam gegeben hat, nicht zulassen. Und in einer anderen Überlieferung von At-Tabarani, rahimahullah ta'ala, berichtet, sagte er etwas ganz Interessantes. Einer von beiden sagt, O Gesandte Allahs, أَوَحْيٌ مِنَ السَّمَاءِ, ist es eine Offenbarung vom Himmel? فَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ, dann werden wir uns dem Befehl Allahs ergeben. Also ist diese Sache, dieses Angebot, dieser Vorschlag, einen Friedensvertrag einzugehen mit den Ratafan, ist das eine Offenbarung, die dir Allah eingegeben hat? Wenn ja, wir ergeben uns. Und wir werden es durchführen, genau wie du möchtest. أو عن رأيك وهواك, oder ist es deine persönliche Meinung? Dann sagt er, فرأينا تبع لهواك ورأيك. Er sagt, und wenn es deine persönliche Meinung ist, dann wird auch unsere Meinung deiner Meinung folgen. Aber wenn es dir darum geht, dass du Angst um uns hast, dass du uns am Leben, dass du möchtest, dass wir also keinen Verlust erlangen. Wenn es dir um Angst um uns geht, fawallah, dann schwören wir bei Allah, wallahi laqad ra'aytuna wa iyyahum ala sawa'in ma yanaluna minna thamaratan illa shira'an aw qiran. Er sagte, bei Allah, wenn es dir nur darum geht, dass du Angst um uns hast, so werden sie von uns nichts bekommen, es sei denn, sie kaufen etwas ab oder als gastliche Aufnahme. Aber im Sinne sinngemäß, dass sie etwas gegen unseren Willen nehmen, auf gar keinen Fall. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen festen Standpunkt gesehen hat, hat er sofort die Verhandlungen mit den Arabern abgebrochen, die von Al-Harith durchgeführt worden ist, einem der Führer der Bani Murrah, einem der Stämme der Ratafa. An dieser Stelle möchte ich Stopp machen, denn die Parteienschlacht dauert noch ein wenig an, und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshallah nächste Woche ein weiteres Mal versammeln, an der wir an dieser Parteienschlacht inshallah weitermachen werden. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.